Deutschlandfunk, Soundcheck. So ist es. Soundcheck, zweiter Teil. Jimi Hendrix live in Woodstock. Die Titel der ersten Stunde, das war ja keine ganze Stunde, die er da gespielt hat, beziehungsweise CD1 ist keine ganze Stunde lang, eben nur fast eine ganze Stunde. Die Titel sage ich Ihnen aber trotzdem nochmal. Message to Love, Hear My Train A Coming, Spanish Castle Magic, Red House, Lover Man, Foxy Lady, Jam Back at The House, das ist der letzte Titel gewesen, Jimi Hendrix live in Woodstock. Und die Band, die sage ich Ihnen auch nochmal. Jimi Hendrix, klar, Gitarre und Gesang. Billy Cox, Bass und Backing Vocals, Mitch Mitchell, Schlagzeug, Juma Sultan, Perkussion, Jerry Willis, Perkussion und Larry Lee, Rhythmusgitarre. Ich glaube, er ist mit dieser Band dann gar nicht mehr aufgetreten und etwas mehr als ein Jahr später ist er dann auch verstorben, Jimi Hendrix in London, an seinem Erbrochenen erstickt, wie es heißt. Also, Jimi Hendrix live in Woodstock Teil 2. Das sind folgende Songs: Isabella, Fire, Voodoo Child, Slight Return, dann Star Spangled Banner. Dieses Stück, dieser Song, die Nationalhymne immerhin der Vereinigten Staaten von Amerika, ist 3 Minuten 43 lang. Und mir ist sie aus dem Film, natürlich, weil ich nicht in Woodstock war, mir ist sie aus dem Film wesentlich länger in Erinnerung. Ich habe nach wie vor den Eindruck, sie sei 7, 8, 9, 10 Minuten lang. Aber nein, sie ist 3 Minuten 43 lang. Das steht hier auf der CD drauf und dann wird es ja wohl auch stimmen. Purple Haze. Damit geht es weiter. Dann kommt ein Song, der heißt Woodstock Improvisation. Dann Villanova Junction und zum Schluss, ganz zum Schluss, spielt Hendrix dann den Hit, den er damals hatte. Und das war Hey Jupp, Hey Joe. Also Jimi Hendrix live in Woodstock Teil 2. Before we go any further, I'd like to say, man, y'all really had a lot of patience. 3 days worth. You proved to the world what can happen. A little bit of love and understanding in sounds. Well, I left my girlfriend at home. I'm sorry. Anyway, I'd like to say, man, we really appreciate y'all having patience with us. Because this really, really is nerve-wracking, man. That's why we waited to the center. And maybe the new day might give us a chance. I don't know. Blah, blah, woof, woof. Sky Church is still here, as you can see. But to do a song dedicated to maybe a soldier in the army singing about this old lady that he dreams about and hugging a machine gun instead. Or it could be a cat, maybe, trying to fall in love with a girl, maybe, but a little bit too scared. That's where the problems come from sometimes, isn't it? I mean, the cat really insecure a little bit, so they call girls groupies, and they call girls this. And they call passive people hippies, and blah, blah, woof, woof, on down the line. That's because they're fucking not in love, man. That's what's happening. That's the other half of the man as a woman, and we like to play a thing called Isabella, and don't you ever forget it. Y'all are hard-headed. We'll be right back.

say thank you very much again for all your patience for waiting all these 3 years to come here and stand into a little bit of rain. I'll do a thing that the new American anthem until we get another one together. It's called Little Child's Light Return. personal gig. We'd like to say thank you very much, man, for letting us in your ears, in your hearts. And our name of the group is the Sun and Rainbows. You can call it Band of Gypsies, anything you want. Let me call again. The cat with the purple pants on playing combos over there. That's Juma. Then we have Larry Lee with a head scarf around his face. And we got Billy Cox playing bass over there. And then Mitch Mitchell. We have Jerry Valera. Thank you. want to, we're just jamming, that's all. You can leave or you can clap. We'll be right back. Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. You know, we're just messing around with some other things. Because you get kind of tired, you know? Don't you get kind of tired? You know, you get kind of tired. Okay, now don't laugh at us. We're going to try this one song called Valleys of Neptune. Oh, I forgot the word for that. Ladies and gentlemen, thank you so very much. Ja, Ladies and Gentlemen, thank you so very much auch fürs Zuhören, für das heutige Zuhören. Das war Jimi Hendrix in Woodstock, heute vor 30 Jahren, 2 Monaten und 13 Tagen. Und es war wild und gefährlich. Und der Fotograf Henry Dilts hat mal gesagt, es war gespenstisch. Da war ein Mann, der als Letzter zu spielen hatte, der ein Solo gibt. Und niemand gibt Beifall. Es ist die absolute Stille an diesem Montagmorgen. Nur Hendrix schreiende Gitarre spielt die Nationalhymne. Einen besseren Abschluss von Woodstock hätte es nicht geben können. Die Nationalhymne ist, also seine Version ist immer wieder so interpretiert worden, als seien es die Bomber über Vietnam gewesen, die das Napalm haben fallen lassen. Jimi Hendrix in Woodstock. 30 Jahre ist das her und Jimi Hendrix ist fast so lange tot. Die Songs nochmal von dieser zweiten Stunde. Isabella, Fire, Voodoo Child, Slight Return, Star Spangled Banner, Purple Haze, die Woodstock Improvisation, Villanova Junction und zum Schluss diesen Hit, den er damals hatte, Hey Joe. Wir haben noch 5 Minuten, das heißt, wir hören noch einen Song von Jimi Hendrix natürlich. Einen Song, den er in Woodstock nicht gespielt hat. Hatte er ihn damals eigentlich schon aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ein Song auf jeden Fall, der erschien auf der LP Electric Ladyland, The Jimi Hendrix Experience. Und den Song braucht man nicht ansagen, den kennt jedes Kind. Wenn man Kinder heutzutage übrigens fragt, wen sie mögen, dann sagen sie die Beatles und Bob Dylan. Das war's. Jimi Hendrix live in Woodstock. Tschüss. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Start talking falsely now. The hour's getting late.